Erster für den Musikmeister. Ein Lied von David. Zweiter Jahwe, der König freut sich über deine Kraft. Er ist sehr froh über deine Hilfe. Dritter, du gabst ihm, was er sich wünschte. Du hast ihm alles gegeben, was er wollte. Vierter, du hast ihm viel Gutes geschenkt. Du hast ihm eine Krone aus reinem Gold aufgesetzt. Fünfter, er bat dich um Leben. Du gabst ihm langes Leben für immer. Sechster, er ist sehr bekannt durch deine Hilfe. Du gabst ihm Ehre und Macht. Siebter, du machst ihn für immer zu einem großen Segen. Du machst ihn sehr glücklich vor dir. Achter, der König vertraut auf Jahwe. Jahwes Güte macht ihn stark, so dass er nicht fällt. Neunter, du wirst alle deine Feinde finden. Du wirst die finden, die dich hassen. Zehnter, du wirst sie wie in einem Feuerofen verbrennen, wenn du kommst. Jahwe wird sie in seinem Zorn zerstören. Feuer wird sie fressen. Elfter, du wirst ihre Kinder von der Erde nehmen. Du wirst ihre Nachkommen von den Menschen entfernen. Zwölfter, wenn sie dir Böses tun wollen, wenn sie schlechte Pläne machen, werden sie nichts erreichen. Dreizehnter, du wirst sie zur Flucht zwingen. Du wirst sie mit deinen Pfeilen treffen. Vierzehnter, steh auf, Jahwe, mit deiner Kraft. Wir wollen singen und deine Stärke loben.